hier, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Dies ist der zweite Teil zum DSA Special des System Matters Rollenspiel Podcast, bei der wir uns die Umfrage 2012 etwas genauer angeguckt haben. Während im ersten Teil die etwas generelleren Fragen am Anfang dieses Fragebogens im Schwerpunkt standen, gehen wir nun auf die Details ein. Als Stichpunkte kann man einfach mal Fingerfertigkeit, Intuition, Schicksalspunkte und weiteres nennen. Aber Daniel hat am Ende zum Beispiel auch noch die Frage eingeworfen, wie sieht das Game Design von DSA aus? Immer kurze entsprechende Diskussionen dazu und wir wünschen viel Spaß beim Hören nach dem Einstieg durch eine kleine Werbung. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de. Der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen. Aber nächste gut. Frage. Nächste Frage. Ganz jetzt wird's konkret mit den Regeln. Wie viele Würfel sollen verwendet werden? Klassisches DSA-Ding. Ich würfel auf Klettern. Was muss ich würfeln? Klugheit, Intuition hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber wahrscheinlich bei Klettern nicht. Aber ich spiele momentan häufiger in Sündegeweihten und da sind das häufig diese drei. Aber genau, man hat drei W20, die gewürfelt werden müssen. Oder soll es eine einfachere Probe werden mit einem W20? Mena, bitte. Simon. Drei. Ich bin für drei. Ja, was? Drei finde ich auch sinnvoll, auch wenn es dann größere Einflüsse von einzelnen Attributen gibt. Auf der anderen Seite, ich meine, letztendlich wäre es das Gleiche, wenn du nur mit einem W20 würfen würdest. Davor würde dann aber irgendwie eine Formel stehen, wie du aus deinen ganzen Attributen irgendwie auf deinen Fertigkeitswert für Klettern kommst. Von daher, finde ich das Würfeln schöner, weil du eben A, nicht so viel vorher rechnen musst und schneller im Spiel bist. Und B, mehr Zufall auch hast. Ich finde, es ist immer total spannend, wenn man sich freut und man hat zwei niedrige Zahlen und dann kommt die 20 und ich finde es witzig. Und ich finde, es hat auch einen gewissen Realismus. Also, dass ich vielleicht in bestimmten Teilfertigkeiten, die ich für eine Fertigkeit brauche, eben besser bin als in anderen und mir deswegen dieses eine besonders schwer fällt. Wenn man so ein bisschen ins Meta geht, ist es natürlich schlecht, mit drei Würfeln zu würfeln, denn ich sehe das jetzt als Spielleiter mehr als früher als Spieler. Die Leute lassen sich zum Teil Zeit. Sie haben drei Würfel da liegen, nehmen ihren Würfelbecher, tun einen Würfel rein, würfeln. Ach, das ist ja. Und zack, das ist, und die erste Zahl liegt da. Gucken, vergleichen, okay, der zweite Würfel. Und man denkt sich, gut, du hättest jetzt auch einfach alle drei Würfel in deinen scheiß Becher werfen können. Das machst können. Du nur am Anfang. Achte mal darauf, wenn du einen Charakter länger spielst. Also wenn ich überlege, den Charakter, den ich jetzt seit vier Jahren habe. Ich mache das bis heute. Mit allen Proben immer. Ich nicht, weil ich weiß einfach, ich habe so eine gewisse Schwelle und darunter gucke ich nicht nach. Ich würfle auch einseitig. Früher habe ich mir sowas sogar noch immer aufgeschrieben. Aber, also als ich angefangen habe, DSA zu spielen. Daniel, also, du hast gerade schon so. Das ist ganz klar. Ich habe nie verstanden, warum ich drei Würfel würfeln muss, um klettern zu können. Warum kann ich es nicht nur mit einem machen? Es ist viel schneller, es ist simpler, es ist für mich wesentlich einfacher. Das wird nur einfach mit sich rumgeschleppt seit Jahren und dann stört es keinen mehr. Aber es ist meiner Meinung nach eine unnötige Verkomplizierung des Systems. Tradition muss nicht immer schlecht sein. Ja, aber nein. Ich habe schreckliche Geschichten gehört von einem Ritterturnier, bei dem du allein für das Anreiten, für den Lanzengang so viele Würfel gewürfelt hast, wie bei Pendragon in einer ganzen Schlacht. Das ist, ja, es ist eben simulationistisch. Und du weißt doch, jeder Würfel steht für eine gewisse körperliche Kompetenz. Ich weiß. Es hat mir trotzdem nie gefallen. Darum kommen wir gleich zur nächsten Frage. Ja, ich würde, warum ich... Ach so, Entschuldigung. Ich bin auch etwas zwiespältig, was diese... Aber ich finde, das Hauptproblem bei DSA sind weniger die 3W20 oder der 1W20. Da sind im Kampfsystem viel größere Tücken drin. Ach, ohne, da hast du vollkommen recht. Außerdem würfelt man im Kampf ja sowieso nur mit einem Würfel. Da würfelt man sogar nur mit einem. Das stimmt, aber da hast du dann das Attacke-Parade-System, was... Argument. Gut, aber ich glaube, da taucht kaum was zu auf. Aber der das nächste stimmt, Punkt, ja. Ich glaube, da weiß ich gar nicht, hatten wir die Episode veröffentlicht? Ich glaube gar nicht. Ja, Schicksalspunkte hatten wir gemacht, ja. Wie man damit umgeht, also soll es welche geben, Einfluss auf Proben zu nehmen? Die haben das jetzt hier sehr allgemein beschrieben. Also es gibt, wir hatten ja schon mal eine Episode zu generell darum, dass man einen Würfelwurf wiederholen darf, einen bestimmten Wert vielleicht dazu bekommt, dass man vielleicht eine Kleinigkeit in der Spielwelt ändern kann und ähnliches. Steht ihr dazu? Soll es Schicksalspunkte als offiziellen Regelmechanismus geben? Jetzt darf ich endlich sagen, ich mag sie nicht. Ich mag sie absolut nicht. Ich vergesse sie, ich finde sie absolut überflüssig. Und ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Ich fühle mich dazu genötigt, sie einzusetzen, aber ich denke im richtigen Moment nicht dran. Und ich weiß nicht. Ich finde es einfach... Hast du sie als Punkte tatsächlich vor dir liegen oder stehen sie auf dem Zettel? Selbst wenn ich sie vor mir liegen habe, denke ich nicht dran. Oder ich habe dieses Bedürfnis, sie aufzusparen, weil ich Angst habe, du könntest sie irgendwann noch dringender brauchen. Hm, okay. Also das ist zum Beispiel D&D 4, da gibt's ja auch diesen Action Point... Ich benutze ihn so gut wie nie. Einfach, weil ich mir denke, du könntest ihn noch gebrauchen. Und dann macht das System für mich irgendwie keinen Sinn, außer dass ich die ganze Zeit mir anhören muss. Ja, warum benutzt du den denn nicht? Okay. Hey, wir müssen fließen. Ja. Genau, ja, das wäre dann sozusagen die Frage. Wenn die das hier in einen Mechanismus oben bauen, dann würde mich interessieren, wie kriegst du denn Schicksalspunkte? Also, das ist nämlich die viel interessantere Frage. Du kannst jedes System, kannst du einfach sagen, alles klar, ich habe jetzt hier 3 Punkte pro Spielabend und dann kannst du damit irgendwas machen, wie bei Warhammer zum Beispiel. Aber die Sache ist, wie bekommst du die denn? Kriegst du die dann auch im Spiel oder kriegst du pro Spielabend immer nur 3 oder sowas? Auch eine interessante Sache. Aber hier steht ja auch, dass anscheinend in irgendeinem Buch im Wege des Meisters mal irgendwie optionale Regeln beschrieben wurden, also... Genau, aber hier steht das explizit nicht die Umsetzung, wie dort beschrieben gemeint. Ach so, okay. Ja. Schön. Die muss ja dann sehr gut sein. Ja, nein, ich glaube, die wollen einfach nicht, dass die Leute denken, ach, die Regel fand ich blöd, sondern dass sie ganz offen darauf, ach so, okay, theoretisch darauf antworten und nicht diese Regel als Vorbild nehmen, weil die vielleicht eben nicht gut ankamen. Um noch ein bisschen Theorie reinzubringen, immer wenn ich zur Theorie komme, bleibe ich bei John Wick kleben, ne, kam sehr häufig vor schon im Podcast. Aber diese Schicksalspunkte nehmen einfach diesen Whiff-Factor raus, ne? Also du hast hier, du stehst vor deinem Erzboss und jetzt nur ein Schlag trennt dich davor, ihn endlich zur Strecke zu bringen und dann würfelst du und es ist eine 20. Verdammt, ne? Die Szene meines Lebens und verdammt, warum würfel ich jetzt so schlecht? Und dann ist es natürlich schön, wenn man einen Schicksalspunkt hat, um sein Schicksal sozusagen ein wenig zu bestimmen und auch diese Szene dann schön zu haben. Insofern habe ich gerne, ich mag Schicksalspunkte. Ja, aber es gibt doch auch zum Beispiel andere Möglichkeiten, nochmal würfeln zu dürfen. Durch Vorteile, durch, ja... Ja, es gibt ja, den gleichen Vorteil gibt's ja bei Savage Worlds, gibt's ja auch diese Bennies. Das sind die Bennies, ne? Genau. Mhm. Und da gibt's ja auch den Vorteil Glück, glaube ich, dann kriegst du einen zusätzlich. Also diese Vorteile kann man natürlich umwandeln in entsprechende Geschichten. Aber es ist eine schwierige, also für mich hängt's auch davon ab, wie kriege ich die Dinger wieder, dann könnte ich mir das vorstellen. Ja, und was vorstellen. Ist denn das für ein Rollenspiel, wenn ich einfach sagen kann, jetzt habe ich gepatzt, jetzt muss ich das Ganze negieren mit so einem Würfelwurf. Ja, aber im wirklichen Leben passiert so ein Mist nun mal. Und dann ist das doch was, woran der Charakter wachsen kann. Ja, aber es ist ja keine Wirklichkeit, die wir hier spielen, sondern wir spielen hier ein heroisches Fantasy-Rollenspiel. Mal abgesehen davon, dass das bei mir sowieso immer nach hinten losgeht und ich danach erst recht die 20 würfel. Ein realistisches Rollenspiel, bei dem wir das Anreiten mit dem Pferd auswürfeln müssen. Ich finde das Prinzip nicht schlecht. Allerdings kommt es sehr stark darauf an, wie stark dieses System, was es dann geben soll, in das Spiel angreift. Ich finde es gut, wenn man gewisse Proben neu würfeln kann oder halt beeinflussen kann. Wir hatten das zum Teil auch als Hausregel, zum Beispiel wenn man sich besonders in Szenen schön verhalten hat oder irgendwas sehr schön Göttergläubiges getan hat, dann hat man teilweise, wir nannten es dann glaube ich, ich weiß gar nicht, wie haben wir die Dinger genannt? Hat man irgendwann einen Boron-Schicksalspunkt genau, oder so? Boronsteine, ach so, ja, solche so Geschichten, ja, ja. Und die konnte man eben in Situationen, die für die Götter angemessen waren, nutzen, das um einen tollen Effekt zu kriegen. Damit konnte ich noch am ehesten leben. Ja, und ich finde Schicksalspunkte vielleicht ja, Aber nicht wie in Savage Worlds, gerade in DSA nicht wie in Savage Worlds, in Masse und für jeden Scheiß und hau sie dem Spielleiter um die Ohren, weil es soll wirklich was Spezielles sein und da will ich nicht irgendwie jede blöde Probe neu würfeln können und das 10-mal im Spielabend oder so. Gut, dann gehen wir noch tiefer ins Regelwerk hinein. Und ich gehe die davon. Verbleibenden Talentpunkte. Ja, die TAP-Sternchen, wie sie inzwischen genannt werden. Das ist eine wichtige Frage. Es gibt der Unterschied sind TAW ist der Talentwert, TAP-Sternchen, warum das Sternchen? Es sind die Punkte, die man übrig hat, wenn man eine Probe gemacht hat. Also man hat einen Talentwert von 7, musste nichts benutzen zum Ausgleichen, hätte 7 Punkte über. Und die Frage ist, ob das weiterhin Einfluss darauf haben soll, wie viele Punkte man übrig hat, um abzuschätzen, wie gut ist die Probe gelungen. Also Wunden behandeln zum Beispiel, bekommt man dann in der Nacht mehr Lebenspunkte zurück. Um es vielleicht kurz zu machen, ich glaube, das sollte weiterhin dazugehören, weil ich finde, das zeigt ja auch, sonst macht es irgendwann keinen Sinn mehr, da Punkte reinzustecken, sondern man stockt lieber die Eigenschaften nach oben. Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, wenn man eine einfache Probe macht auf, keine Ahnung, Athletik, dann ist natürlich der schneller, der es trainiert hat und entsprechend einen hohen Talentwert hat. Oder der kann halt länger rennen oder weiß der Teufel was, aber der hat mehr Punkte über, der sollte auch irgendwas davon haben. Ja, obwohl die Frage bei sowas ja ist wichtig, wie viele Punkte bei der Probe überbleiben oder sollte die generelle Höhe des Talentwertes einen Einfluss haben? Also jemand, ja, der... Mina, aber ein Kletterwert 10 hat, ist nun mal generell besser im Klettern als jemand, der nur eine 1 hat. Auch wenn der eine vielleicht 0 und der andere 1 überbehält. Das kommt auf die Art der Proben an, denn in DSA haben wir 4 oder je nachdem, wie man zählt, sogar 5 verschiedene Arten von Proben. Und dementsprechend, analog zum Fallschaden, ist dann die Frage, wie viele braucht man davon? Aber je nach Probe macht es tatsächlich einen Unterschied. Ja, ich glaube, es geht ja, glaube ich, hier auch nur um die grundsätzliche Möglichkeit. Manchmal geht's ja auch gar nicht darum, wer es als Erster, sondern schaffst du es einfach nur. Das sind dann ja auch Proben, wo du sagst, mach mal da drauf und wer es geschafft hat, sieht das und das oder hat's geschafft. Und die anderen, die sehen das eben nicht oder fallen runter, wie auch immer, oder brauchen länger, wie auch man nennt, wenn man das haben will. Und manchmal kommt's eben darauf an. Das sind dann ja verschiedene Anhaltspunkte. Ich finde sie zum Beispiel auch ganz nett, um Zeit zu benutzen. Also man muss eine bestimmte Anzahl von Punkten ansammeln, indem man sich irgendwie in der Stadt rumfragt, kriegt dann Zwischeninformationen. Aber man muss sich eben weiter rumfragen, um wirklich alles rauszufinden zum Beispiel. Von daher finde ich sie auch fürs Ansammeln enorm wichtig. Also ich habe ein klares Ja gegeben. Das stört auf jeden Fall nicht. Gut, nächste Frage ist eigentlich das gleiche für Zauberfertigkeitspunkte. Also für mich ist der Unterschied da relativ marginal, wie viele Punkte man da übrig hat. Für mich ist das gleiche wie beim Talentwert. Wer den hoch hat, kann diesen Zauber eben besser beherrschen und sollte dann auch womöglich eine andere Wirkung entfalten können oder zumindest andere Variationen auch benutzen können. Ich meine, momentan sind die Zauber ja auch komplett so geschrieben, dass die ZFP-Sterne bestimmen, wie lange hält er oder wie viel Schaden machst du. Genau. Gut, dann sind wir auch da schnell durch. Und dann wird's jetzt mal wieder theoretischer, weil ich gar nicht den großen Unterschied erkenne. Nämlich die Frage, sollen die Spielmechanismen, also Proben, Voraussetzungen für den Einsatz, Dauer des Wirkens, für Talente, Zauber und Liturgien analog zueinander geregelt sein? Es gibt regeltechnisch erhebliche Unterschiede, ob man ein Talent einsetzt, Wunder wirkt oder einen Zauber spricht. Dies sorgt für sehr viele Sonderregeln und hohe Komplexität am Spieltisch. Sollten diese Regeln vereinheitlicht werden, also mehr alle diese Einsatzbereiche grundsätzlich analog abgewickelt werden, um ein einfaches Spiel zu gewährleisten? Was meinen die? Ja, Simon, erklär's uns. Ja, also im Prinzip ist es ja tatsächlich so, du hast drei einzelne, ich nenne es mal Spielmodule für normale Talente, für Zauber und Liturgien. Beispiel ist zum Beispiel, Liturgien haben verschiedene Grade. Du hast als Modifikatoren im Prinzip nur den Grad der Liturgie. Und je nachdem, wo du dich befindest, wenn du auf unheiligem Boden stehst, ist es als göttlicher Wirker nicht so lustig. Bei Zaubern hast du zum Beispiel als Gegenmittel gerne die Magieresistenz des Opfers und so weiter. Du hast, kannst dir selber ein Dutzende Erschwernisse geben, du kannst den Zauber auf vielfältigste Art modifizieren, du kannst ihn schneller wirken, du kannst dir mehr Zeit lassen, dafür ihn besser wirken, du kannst die, das Ziel, die Form, die Reichweite verändern, weiß der Teufel, und bei Talenten hast du halt meistens die Erschwernis vom Gegenüber, plus, minus, Hilfsmittel und so weiter. Das sind schon sehr unterschiedliche Module. Ich will da wirklich von Modulen sprechen. Und ich finde es, es macht natürlich einen Reiz aus, dadurch, dass, dass ein, also, ja, das ist jetzt schwierig zu trennen. Im Spiel macht es natürlich einen Reiz aus, dass alles wirklich komplett anders ist und nichts miteinander zu tun hat. Wie das dann auf einem Spieltisch aussieht, ist eine andere Geschichte. Es ist natürlich schwierig, gerade für Einsteiger, sich in die ganzen Regeln nochmal neu einzulesen, gerade wenn man mal von, keine Ahnung, einem Zauberer zu einem Geweihten wechseln will. Also, meine Meinung ist, ich finde das eigentlich in Ordnung so. Also man kann da sicherlich im Detail noch das eine und andere, aber wenn ich meinen Hesinnegeweih, ich will den, also ich habe den letzten Mal jetzt sehr, mit sehr viel Wirken gespielt, das hat aber auch mit dem Plot zu tun, eigentlich bin ich da immer eher skeptisch, was das Zaubern, also das Wunderzaubern quasi angeht, finde das, weil das doch noch eine andere Geschichte ist, ob du deinen Gott um was bittest oder ob du es einfach durchziehst. Von daher... Obwohl, ich finde, die Wirkdauer von Liturgien könnte man ein bisschen anpassen. Also wenn ich überlege, was für Liturgien manchmal eine Gebetsdauer haben und damit, obwohl sie super für auch Notfall-Kampfsituationen geeignet werden, praktisch nicht machbar sind in der Zeit. Ja. Das finde ich schon teilweise schade. Also bei bestimmten Sachen ist es logisch. Also wenn ich jemandem, was weiß ich, wenn ein hübscheres Äußeres geben will und irgendwelche Narben verschwinden lassen will. Ja gut, das kann lange dauern. Ein Schutzkreis oder so sollte vielleicht doch ein bisschen zügiger gehen. Und Exorzismus kannst du, glaube ich, schneller machen als so manche ja. anderen Kram. Ja, also ich glaube, man muss da in die Details reingehen und vielleicht auch mal gucken, Zauberwirkung gegen ein Wunder ein bisschen das noch abzugleichen. Aber ansonsten finde ich das eigentlich okay. Willst du es denn abgleichen? Also willst du analoge Wirkungen bei Wundern haben zu zaubern? Ich will nicht das Gleiche haben. Das Gleiche wäre langweilig. Aber mir fällt jetzt auch kein Beispiel an. Man müsste es einfach mal durchgucken und überlegen. So ein Zauber kannst du regelmäßig sprechen. Du hast auch eine andere Regeneration. So ein Wunder sollte schon was Besonderes sein. Wenn du das quasi ständig sprechen kannst, oder selbst so ein kleines Wunder brauchst du 2 Tage mit optionaler Regel, um die Karma-Punkte wieder zu kriegen. Oh Mann, wir sprechen hier totales Kauderwelsch wahrscheinlich. Aber finde ich schon, ist das eine... Seid ihr schon fertig? Könnte man sich das nochmal angucken. Aber generell, es geht ja hier um die Grundsatzfrage. Ich finde das eigentlich okay, dass das so passt. Ich finde ehrlich gesagt, in der Magie finde ich vieles untereinander problematischer als Abgrenzung zwischen Talente, Zauber und Liturgien. Also Beschwörungsregeln sind sehr komplex, Artefaktregeln sind sehr komplex. Wenn ich mir da das angucke, ist das ein viel größeres Regelsammelsurium als derjenige, der sich auf seine Liturgien konzentriert oder derjenige, der sich auf seine Talente konzentriert. Ich finde, das geht alles. Und ich will doch als Spieler auch einen Unterschied merken, ob ich einen Krieger, einen Magier oder einen Geweihten spiele, oder? Kommt auf den Spieler an. Nein, normalerweise möchte man das schon. Man kann ja einen magiebegabten Rondra-Geweihten spielen. Oh, ja. Die Frage ist einfach nur, ob die Mechanik sich dann grundlegend unterscheiden muss, aber ich kann da... Ich finde sie nicht so unterschiedlich. Also es basiert alles auf übrig gebliebenen Punkten effektiv. Also das sind ja immer noch Gemeinsamkeiten. Also im Grunde sind Liturgien auch nur andere Zauber, die standardmäßig eben auf dieselben Eigenschaften gewürfelt werden. Ansonsten ist es wie eine Zauberprobe. Gut. Nächste Frage, genau. Ich glaube, ein Fazit können wir da schwierig draus ziehen. Jetzt ist die Magieresistenz an der Reihe. Mhm. Die sagt dir vielleicht sogar noch, MR gab es sogar, glaube ich, schon in der dritten Edition. Ja. Ist bisher ein passiver Wert, das heißt, wenn man verzaubert werden soll, ist das eine Erschwernis für den Gegner auf seine Probe. Hier ist jetzt die Option im Raum, die Magieresistenz als aktiven Verteidigungswert zu nutzen. Also quasi der Magier greift dich an mit seinem Zauber und du hast einen Paradewert, um dich dagegen zu verteidigen. Einen So, Magieresistenz-Paradewert. wie bei D&D im Grunde genommen, was sie dann bei D&D 4 wieder rausgemacht haben, wo dann der Willenswurf zum Beispiel bei D&D 4 dann so ähnlich war wie Rüstungsklasse. Das war dann irgendwie 10 plus den Wert und das hatten sie bei D&D 3.5 war es eben dann, du würfelst W20 plus 4, ne? Also zum Beispiel, ja. Und im Prinzip ist das jetzt auch ein passiver Wert, der erschwert eben das Zaubern. Ich gehe mal ganz praktisch ran und sag, du würfelst eh schon zu viel, warum muss ich das auch noch auswürfeln? Nimmt das nicht noch mehr Schwung aus dem Ganzen? Ich stimme zu. Vor allen Dingen ist DSA ja auch das eine Rollenspiel, wo du als großartiger Held in ein Dorf kommen kannst und dann verprügeln dich vier Bauern mit Stöcken, weil du halt scheiße würfelst und die gut. Das ist halt so in DSA und das will ich nicht auch noch mit der Magieresistenz haben. Also, ich meine, das Schöne ist natürlich, ich kann, was weiß ich, mit Glück dem Dämon einen reinpfeffern, weil der mies würfelt. Auf der anderen Seite bin ich der große Beherrschungsmagier und gehe durch die Straßen. Dann kommt so ein blöder Bettler, den kann ich mit einer Handbewegung kann ich den mir unterwerfen. Nein, kann ich nicht mehr, weil er kann dagegen würfeln und verprügelt mich dann. Also, muss nicht sein. Um das ganze Spiel intern zu erklären, wenn du einen Magier hast, der so gut ist, dann macht er das, ohne dass du es merkst, und dann kannst du dich dagegen auch nicht wehren. Ja, ich finde auch, das bringt eine andere Dynamik da rein, weil jemand, der sich eben sehr aktiv damit beschäftigt hat, kann eben leichtere Geister auch, also geistig in dem Sinne, auch leichter kontrollieren und in deren Gedanken eindringen. Das hat ja dann nichts, wenn der andere dann plötzlich Glück hat und eine Eins würfelt, ändert das ja nichts an der Situation. Vor allen Dingen würde ich mich fragen, wie die das praktisch umsetzen wollen. Also bisher hast du eine Magieresistenz, wenn es hochkommt, irgendwie 8, 9, dann kann sie natürlich sehr viel höher haben. Was? Und Acht, was ist neun? dann der, wenn du es hoch hast? Die wollen sie natürlich höher setzen, aber was ist dann der Wert des Magiers dagegen? Also seine ZFP, also die Punkte, die man über hat, können es ja auch nicht sein, weil das sind in der Regel jetzt nicht so viele also es ist alles etwas skurril. Und wenn man sie dann eigentlich nur wieder davon abzieht, dass was über ist von dem Würfel, den man würfeln darf, dann ist es im Prinzip das Gleiche, was man eh schon hat. Also ich tendiere da auch eher zu einem Nein. Okay, jetzt gehen wir noch weiter in die Das ist nun Details. eine Frage, die man ja sehr häufig hört. Ne? Also ist die Fingerfertigkeit überhaupt so wichtig, dass man sie als eigene Eigenschaft noch behalten sollte? Oder weil sie nur für Fernkämpfer wichtig ist, ist sie dann viel zu unausgewogen, um eine eigene Eigenschaft zu sein? Ja, das ist eine Frage, mit der ich mich oft herumschlage. Ich selbst habe noch keine Antwort darauf gefunden, aber wie seht ihr das denn? Schlaflose Nächte. Ja. Ich hab ehrlich gesagt auch keine Ahnung, weil ich nicht weiß, wie häufig taucht Fingerfertigkeit jetzt bei Proben Sehr auf, selten. die Bestimmt man. ein Fernkampfwert. Ja, Fernkampfwert, aber bei Fertigkeiten und Zaubern und ähnlichen, wenn es da wirklich keine Rolle spielt, Taschendiebstahl. kann ich mir das noch eher vorstellen, weil Fingerfertigkeit ist echt ein bisschen blass. Ja, ich habe letztens mal über die Talentwerte meiner Spieler geschaut, in der Runde, die ich leite, und mir ist da tatsächlich aufgefallen, dass Fingerfertigkeit unglaublich selten vorkommt in Talenten. Häufig eben, ja gut, beim Taschendiebstahl, bei einigen der feineren Handwerke, die man aber normalerweise nicht benutzt. Ich sage zum Beispiel Feinmechanik. Und ja, bei Zaubern auch sehr, sehr selten. Von daher, ich würde es nicht abschaffen, sondern irgendwie versuchen, das mehr einzubringen vielleicht, weil es ja schon ein Unterschied zur Gewandtheit ist, finde ich. Ja, die Frage ist, es ist doch eigentlich auch Gewandtheit und nicht Geschicklichkeit, oder? Ich finde, da ist ein großer Unterschied. Okay, Nächste Frage. nächste Frage, Intuition. Ach so, interessant, ich habe eine andere nächste Frage. Oh, ich habe also hab jetzt angegeben, ja, sollte erhalten bleiben, und ich krieg dann als nächste Frage, sollte Fingerfertigkeit als Eigenschaft verstärkt werden? Ah, okay. Das hast du ja quasi auch schon beantwortet. Ja, eigentlich schon. Okay. Ich finde, jetzt sind wir dann bei der Intuition angekommen. Auch da die gleiche Frage. Andere, also für die einen hat es viele Anwendungsbereiche, für die anderen möchten sie mit Klugheit behalten werden. Ich würd's beibehalten. Manchmal kann man es ja sogar als Ideenwurf quasi missbrauchen, finde ich. Also wie bei Cthulhu nach dem Motto, die Spieler kommen gar nicht weiter, ja, mach mal Intuition oder manchmal dann auch Klugheit. Aber ich finde, es macht ist ein Unterschied, ob man intuitiv vorgeht oder ob man mit Klugheit vorgeht. Okay, wenn es dann keine Anwende gibt. Der Sozialstatus, auch ein, es ist, glaube ich, auch erst mit DSA 4 gebracht worden, die Stellung eines Helden. Hier wird vorgeschlagen, man macht das mit einer anschaulicheren Einteilung, unfrei, Volk, Mittelstand, Adel, Hochadel. Und die Frage ist, soll es als Spielwelt erhalten bleiben? Also ich finde, man kann es auch anders nennen. Also es gibt ja momentan auch die Einteilung, keine Ahnung, von 1 bis 3 ist, glaube ich, wie Abschaum. Heißt es da? Abschaum, oh, genau. Abschaum. Ja, genau. Mein Standardsozialstatus. Sehr gut. Genau. Ich meine, wenn ich jetzt ein guter Mittelstand von 8 bin, dann bin ich Mittelstand. Da kann man es auch Mittelstand nennen. Dann werde ich mich entsprechend verhalten und kleiden. Ob ich dann letztendlich einen Sozialstatus von 8 oder 9 oder vielleicht sogar 10 habe, macht da keinen Unterschied mehr. Das, wenn zwei Helden aus dem Mittelstand sind, dann sind auch beide aus dem Mittelstand. Und ob jetzt der eine 9 und der andere nur 8 hat, da sehe ich auch kein großes Problem. Ja, aber mit. Was denn? Der eine ist dann höherer Mittelstand und der andere ist dann mittlerer Mittelstand. Ja, aber ich finde halt auch, dieser Wert ist eigentlich überflüssig, weil es ja vor allem darauf ankommt, wie derjenige sich verhält. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich da einen Spieler sitzen habe, der sagt, ja, aber ich habe Sozialstatus 9, die werden mich besser behandeln, wenn er sich aber wie der hinterletzte Vollforst aufführt. Wie hat dieser Wert irgendeine Relevanz im Spiel? Würfelt man da drauf? Nein, man benutzt, also der hat eine Relevanz beim Startvermögen, wenn man so will, und er hat, glaube ich, eine Relevanz, also es geht darum, je weiter du von einem anderen auseinander bist, der im Spiel ist, dann kann das Mali geben. Monatliche Kosten, aber oder? Ich meine, monatliche Kosten, wenn du mit sowas spielst, also ich würd generell auch zu der Einstufung gehen, zumindest bei uns, das kann ja sein, dass andere Gruppen sehr viel stärker mit dem spielen, bei uns hat der einfach nur für eine grobe Einstufung gesorgt. Also wie wohlhabend bist du? Und ich glaube, das kann man mit Mittelstand, Adel, Hochadel auch in etwa machen. Da muss man, glaube ich, nicht wirklich einen eigenen Wert zu haben. Das kann man auch anders regeln, weil im Spiel, finde ich, hat der eine relativ geringe Bedeutung. Wir sind jetzt mitten in einem Punkt des Fragebogens, den ich persönlich nicht sehr mochte, weil er sehr explizit auf Teile des Regelsystems einging. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil auch wenn ich jetzt nicht unbedingt ein aktiver DSA 4-Spieler bin, der sich mit allen Varianten des Regelsystems auskennt, habe ich dennoch eine Meinung darüber. Und ich finde es sehr schade, dass dann doch sehr explizite Fragen kommen. Also das finde ich auch nicht sehr schön. Ja, aber es geht ja darum, dass du das DSA-Regelwerk angepasst werden soll. Und ich finde, da muss man dann auch nach DSA-Regeln fragen. Das stimmt natürlich, sonst, aber ich finde dann der Fragebogen ist dann nicht sehr hilfreich. Also das finde ich ein bisschen schade. Also was mir fehlt, sind Kampfregeln. Aber ja. Vielleicht gehen wir erstmal weiter durch und machen am Ende nochmal eine Gesamtkritik. Soll die Ausdauer abgeschafft werden? Ist der nächste Wert. Nicht tödliche Verletzungen werden damit behandelt, anstrengende Aktivitäten. Ich glaube, ich würde eher ja sagen. Wir benutzen sie bei uns auch eher stiefmütterlich, außer in bestimmten Szenarien, aber selbst da kann man sie anders, also selbst Erschöpfung läuft, also das, was du wirklich als langfristige Geschichte hast, läuft ja nicht wirklich mit der Ausdauer konform, sondern mit der Konstitution, die ein Charakter hat. Von daher würde ich da echt überlegen, sie hat für mich keinen großen spieltechnischen Wert. Im Grunde ist es das Mana des Kriegers. Wenn du so das willst, Mana ja. Des Kriegers. Das auch okay, jeder schön. Andere hat. Das ist auch ja, gut. Aber unser Krieger ist der Einzige, der es aktiv im Kampf benutzt, weil er seine Attacken, will sie in Ausdauer kosten. Damit haben wir ihn ausgebremst. Ja, aber auch das kann man irgendwie anders handhaben, glaube also ich. Also das war jetzt auch kein Dafürsprechen, das war einfach nee, nur... Nee. Und was einen nicht tödlichen Schaden angeht, da kommt es für uns sowieso am Ende eher auf die halben Punkte an, die du von Lebenspunkten. Ich weiß nicht, wer von euch sich wirklich die auch noch von der Ausdauer abzieht. Im Prinzip zieht man sich nur die Hälfte von den Lebenspunkten ab. Ja. Gut, anders sieht es bei Wunden und Wundschwelle aus. Das ist die nächste Geschichte, die es gibt. Da wird festgelegt, wie viel Schadenspunkte ein Held einer Wunde erleidet, heilen langsamer als normale Verletzungen und bringen auch Mali ein. Und es gab wohl Bezeichnungen oder Aussagen, die die Wunden als überflüssig ansehen und Lebenspunkte als ausreichend. Wie seht ihr? Wie seht ihr's? Also es gibt ja auch die Regelung, dass man bei niedrigen Lebenspunkten generell Mali auf Talentproben und Kampfgeschichten bekommt. Auf der anderen Seite, finde ich, macht es einen Unterschied, ob mir der große, keine Ahnung, Ork mit seiner Doppelaxt halb den Arm abhackt und ich entsprechend da Wunden mit den entsprechenden Mali an dem Arm habe, oder ob ich, keine Ahnung, fünfmal mit dem Dolch gestochen werde und das immer nur so kleine Punktwunden sind. Irgendwann bin ich auch tot, klar, aber Realismus sollte da schon, wenn man es kann, doch auch geregelt oder dargestellt werden. Mich stören sie zumindest nicht. Ja, ich finde sie eigentlich auch ganz, also, ganz interessant. Es macht vor allem auch ein bisschen Unterschied zwischen dem großen, starken Krieger mit fetter Rüstung an, weil der einfach auch nicht so schnell niedergeprügelt wird wie der kleine Schurke ohne. Und ja, da geht es dann auch um Trefferzonensystem und solche Geschichten. Also ich finde es eigentlich ganz, ganz nett gemacht. Das gleiche sage ich übrigens auch fürs nächste. Karma und Astralenergie als eigene Einheiten erhalten bleiben. Also der Geweihte benutzt Karma-Energie, der Zauberer Astralenergie und es wird beides verschieden genutzt. Und es gibt eben Vorschläge, das in Magiepunkte oder Mana-Punkte zusammenzufügen. Warum? Und ja, ich halte es auch für unnötig, weil es hängen auch verschiedene Mechanismen zusammen, die ich eigentlich auch ganz nett finde. Also die Frage, wie schnell sich Astralenergie regeneriert und wie schnell sich Karma-Energie regeneriert, ist unterschiedlich. Und ich glaube, es ist auch einfacher, wenn du das dann auch wirklich getrennt handhabst und auch verschieden bezeichnest, weil es auch verschiedene... Also man muss jetzt nicht auf die mythologische Ebene gehen und erklären, warum die beiden auch noch wirklich unterschiedlich sind. Ich find es einfach von der Spielmechanik eigentlich etwas angenehmer. Ja, und was mache ich mit einem magiebegabten Hesinde-Geweihten? Hat er dann mehr Karma-Punkte? Also mehr Gesamtpunkte? Ja, stimmt. Der kann es ja auch magiebegabt und geweiht sein. Also selten, aber theoretisch ist es möglich. Ja. Ich meine, das wäre dann die ultimative Regelausnutzung. Damit dein Geweihter mal richtig auf die Kacke hauen kann. Gut, da gibt's auch keine anderen Meinungen noch zu. Nee. Heldenerschaffung und Heldensteigerung, aha, soll sie vereinfacht werden? Ich weiß endlich gar nicht, was die haben. 4 Stunden von Hand ist doch gar kein Problem. Das ist untragbar. Sowas gibt's gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, also es steht ja sogar in der Frage, dass es spezielle Software dafür gibt. Ja, die Heldensoftware. Die ist toll. Aber dass es eine Software gibt, um einen Charakter zu erschaffen, finde ich merkwürdig. Also D&D-Charaktere zu erschaffen, ist ja schon Arbeit, finde ich. Aber das hier schlägt alles... Hey, da gibt's auch eine Software. Ich weiß. Aber ich kann das auch noch von Hand machen. Und es geht auch noch zügig von Hand. Ja, was kann man bei DSA auch? Ich kann auch einen DSA-Charakter von Hand machen. Ja, aber es geht nicht zügig von der Hand. Ja, ich glaube, da ist erhebliches Verbesserungspotenzial vorhanden, oder? Die Frage ist, kann man das überhaupt? Früher war das relativ einfach. Ich glaube, du hast deine Klasse ausgewählt. Ich weiß gar nicht, ob es Völker schon gab. Und ich glaube noch nicht mal. Du hast deine Klasse ausgewählt und dann Punkte verteilt. Genau. Und hast sogar dann bei 3 sogar dann immer noch beim Stufenanstieg gewürfelt, was du erhöhen darfst und was nicht. Da war das Stufensystem ja noch aktiver als dieses Kaufsystem. Ich bin da ehrlich gesagt etwas skeptisch, also bin da sehr zwiespältig, weil einerseits bietet es natürlich enorm viele Möglichkeiten, auch Dinge zu kombinieren, andererseits kostet es eine Menge Zeit, aber also es ist nicht unbedingt einsteigerfreundlich, um es vielleicht mal so ja, zu gut, sagen. Ja gut, ich meine, das muss es ja nicht sein, es steht ja nirgendwo, dass DSA das Einsteigerrollenspiel ist, ne? Also da mache ich denen keinen Vorwurf draus. Aber das ist einfach, also ich finde das lästig. Also wenn du kannst dich nicht spontan hinsetzen und, na gut, sagen wir mal, du kannst dich nicht hinsetzen und Leute, wir machen hier Charaktere und dann spielen wir gleich noch ein kleines Abenteuer. Das geht einfach nicht, weil es einfach zu lange dauert. Ich finde das sehr schade. Also, und es macht ja auch keinen Spaß, oder? Ja, aber dafür sind mein, doch, mir macht das Spaß, echt? Weil meine Charaktere bei DSA sind einfach viel detailreicher. Also dadurch, dass ich so viele verschiedene Fähigkeiten habe, kann ich einen Charakter erschaffen. Bei D&D habe ich, also gerade jetzt, wenn wir in 4.0 gehen oder so, habe ich meine, was weiß ich, 10 Fertigkeiten und da sieht jeder Charakter gleich aus. Aber ist dein Fate-Charakter denn nicht genauso, vielleicht sogar noch interessanter als dein DSA-Charakter? Weil der eben dann noch Beschreibungen hat und andere Dinge. Oder der Cthulhu-Charakter, der auch sehr viele Dinge abdeckt, aber wesentlich schneller gebaut wurde. Ne, der wird auch nur schneller gebaut, weil wir das häufig nach Schnellvergabesystem machen. Aber auch sonst dauert es nicht 4 Stunden. Also da, das ist meiner Meinung nach ein nicht sehr guter Start in ein Spiel, wenn ich... Ich kann einen DSA-Charakter auch schnell bauen, wenn ich mir eben nicht so viel Mühe geben will. Okay. Oder wenn du genau weißt, was du bauen oder was du spielen möchtest, mit genauen Vorstellungen. Es gibt ja, glaube ich, verschiedene Probleme. Also zum einen hast du eine riesige Auswahl und musst dir da was raussuchen und da eine bestimmte Kombination ganz am Anfang hinkriegen. Wenn du die natürlich schon im Kopf hast und weißt, ich will den mittelreichischen Krieger aus der Akademie spielen, der daherkommt, dann hast du es relativ schnell diesen Teil abgehakt. Da geht viel Zeit dafür raus, sich das anzugucken, was gibt's da für Kombinationen und was, sich da in den Hintergrund auch reinzuarbeiten. Der nächste Schritt ist sozusagen, ja, was für Vorteile und was für Nachteile hat mein Charakter? Also das ist dann, glaube ich, noch ein sehr langwieriger Prozess, weil man sich da durch die Liste arbeitet, überlegt, passt das dazu. Das kostet natürlich Zeit, hat aber meines Erachtens auch schon mit der Charakterfindung zu tun. Also du hast dadurch, glaube ich, automatisch schon so einen Prozess, wo der Charakter geformt wird. Dann kommt die Punktevergabe, die ist komplexer als bei Cthulhu, weil du nicht einfach ein Punkt kostet einen Punkt oder einen Wert kostet, wenn du nicht das schnelle System benutzt, sondern weil eben dafür Tabellen da sind. Aber ich glaube, wenn du so weit bist, geht's bei der Software dann schon relativ schnell. Ich meine, meinen letzten Charakter habe ich nicht über die Software gemacht, sondern wirklich nochmal von Hand. Aber ich finde, das System braucht seine Zeit, wenn du wirklich einen vernünftigen Charakter mit Hintergrund erstellen willst. Aber sie bietet dadurch auch eine Möglichkeit, schon ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, finde ich. Ob man es so mit Fate vergleichen kann, weiß ich nicht, aber... Fate ist nochmal was anderes, also das sehe ich ein. Aber wenn ich meinen D&D 4-Charakter oder ich weiß nicht, ob Dungeon Slayers, da ging es beides mal relativ schnell, aber das ist dann auch ein Charakter aus der Konserve, wenn du es so willst. Das ist dann der Krieger. So, und da muss ich mir selber was überlegen, was für einen Hintergrund der hat. Hier kriege ich manches schon über das System mitgegeben. Die nächste Frage ist, Sonderfertigkeiten, Zauber und Fertigkeiten, sollen die durch die Profession eingeschränkt werden? Also, ein Magier kann aktuell durchaus auch Hexenzauber erlernen und ein Bäcker auch Kampfsonderfertigkeiten. Die Frage ist, spitzt man das auf das Ganze zu, damit man sich nicht gegenseitig in die Fachgebiete hineinfunkt? Sollte man das begrenzen auf bestimmte Bereiche? Puh. Schwierig. Habt ihr schon mal einen Handwerker in der Gruppe gehabt? Würde mich jetzt mal interessieren. Also irgendwie Bäcker, ich meine, das steht ja nicht umsonst da, ne? Also man kann es also auch spielen. Ich meine, bei Warhammer kannst du auch einen Bäcker spielen, auch kein Problem. Soweit ich weiß, noch nicht. Okay. Wir hatten bisher immer alle irgendwie woanders was. Ja, wir hatten mal eine Theaterzauberin ganz am Anfang. Okay, die kann zumindest noch zaubern, also. Ja, ja. Wenn der Bäcker nicht kämpfen kann, ist das eine sehr interessante Rolle in also einer Abenteuergruppe. Von daher finde ich, man muss bei diesen Professionen ja auch eins beachten. Für mich gibt es zwei Arten von Professionen. Die einen, die deine Vorgeschichte darstellen, da gehört der Bäcker, der Bettler, die anderen Berufe, die es da gibt, Händler und so weiter, die gehören dazu, die beschreiben das, was vorher war, also meines Erachtens vor dem Abenteuerleben. Und vielleicht auch noch zu Beginn des ersten Abenteuers, wenn man es irgendwie hinbekommt. Aber die enden dann. Das heißt, das war das, was du vorher warst und jetzt bist du ein Abenteurer. Und es gibt die Professionen wie den Krieger, den Magier, den Geweihten, die ihren Beruf ja auch weiterhin ausführen können, die also kompatibel zu so einem Heldenleben sind und damit auch eigentlich das bleiben, was sie sind. Ein Bäcker wirst du nicht weiter als Bäcker spielen. Du wirst zwar vielleicht für die Gruppe immer noch mal wieder ein Brot backen und was weiß ich, so als Fluff, aber du wirst nicht als der größte Bäcker Aventuriens und dritte der sieben Gezeichneten und als der große Bäcker in die Geschichte eingehen, sondern du wirst ein Held, ein Abenteurer, was Besonderes. Der eine bleibt aber eben das, was er ist. Und von daher, finde ich, muss man da eine gewisse Offenheit auch einbauen. Also sehe ich gar kein Problem drin. Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich meine, wenn man als Gildenmagier es schafft, eine Hexe davon zu überzeugen, ihm Zauber beizubringen, hat er sich das verdient. Aber das muss er auch erstmal schaffen. Ja, zum einen das und zum anderen gibt es ja immer noch gerade bei den Sonderfertigkeiten im Kampf und so weiter, du brauchst einen Lehrmeister. Das heißt, du musst als Bäcker irgendwie entweder die Mittel oder die Kontakte haben, um jemanden dazu zu kriegen, dir das beizubringen. Gerade bei den Hexenzaubern, wie Mena es schon gesagt hat, auch da brauchst du irgendwie einen Lehrer. Dann ist es auch noch schwerer zu lernen. Es gibt durchaus genug Mechanismen, die sowas zumindest einschränken oder erschweren. Also was ich interessant fände, wäre, kommt jetzt nur am Rande dazu, aber ich fände interessant, wenn man sich für eine zukünftige Regelerweiterung vielleicht auch mal Sonderfertigkeiten mehr abseits vom Kampf einfallen lässt. Also ich bin da jetzt auch nicht, aber gesellschaftliche Sonderfertigkeiten, die man hat oder ähnliches, weil das ist sehr stark auf Kampf oder auf diese Naturgeschichten fokussiert. Ich glaube, es gibt da noch Ortskunde, Geländekunde und Kulturkunde, glaube ich, die so ein bisschen noch Einfluss haben. Aber ansonsten ist das sehr begrenzt. Also da fände ich interessanter, da noch weitere Sonderfertigkeiten hinzuzufügen. Und ich würde das auch relativ frei weiterhin halten. Das hat so ein bisschen, geht so ein bisschen was in die Richtung von, wo ich bei der Frage dran denken musste, ist hier wieder D&D und der Krieger und du bist eine neue Stufe und such dir mal eins von diesen fünf Dingen aus, die du lernen kannst und die kannst auch nur du. Ja, und dass die Helden sich gegenseitig in ihre Fachgebiete hineinfunken, ich glaube, da muss man so ein bisschen bei der Erstellung drauf aufpassen. Also ich versuche da durchaus meine Gruppe so auszurichten, dass jeder seine Rolle hat und nicht einer irgendwie fünf Rollen gleichzeitig übernehmen kann, damit jeder da auch leichter glänzen kann. Ist ja auch als Spielleiter einfacher. Ich glaube, das muss ich nicht zwingend durch Regeln machen, sondern das kann man auch durch Absprache viel leichter hinkriegen. Also wenn der Bäcker jetzt unbedingt genauso wie der Krieger kämpfen können will, dann kann er das gerne machen, aber ich würde vielleicht mit dem Bäcker reden, ob er nicht eher, was weiß ich, sich gesellschaftlich ausrichtet, weil er als Händler da sowieso ein bisschen im Vorteil ist, anstatt jetzt mit großen Waffen herumspielen zu wollen. Und er wird immer noch nicht der sein, der als Krieger anerkannt wird und dem man sagt, hier, lauf doch mal vor. Ja. Gut, machen wir weiter. Vor- und Nachteile, sollen sie weiterhin so starke Auswirkungen auf die Helden Generierung haben. Momentan wird das wohl recht stark nach deren Einschätzungen durch die gewählten Vor- und Nachteile beeinflusst. Man kann dann Helden damit optimieren. Ich weiß nicht, ob die damit hier Powergaming-Optimierung meinen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Helden durch einige Nachteile fast unspielbar werden. Das heißt, die Frage, die sie sich hier stellen, ist, sollen die Vor- und Nachteile weiterhin erhebliche Auswirkungen haben? Eure Einschätzung? Ich liebe ja die Vor- und Nachteile, weil sie in meinem Kopf einen Charakter erzeugen. Ich finde aber schon, dass es eine schönere Auswahl geben sollte, weil ich denen recht geben muss, die Nachteile sind teilweise wirklich schon so krass, dass sie, auch wenn sie viele Punkte bringen, den Charakter sehr, sehr schlecht spielbar machen. Also einbeinig. Ich möchte gerne mal erleben, dass irgendwer einbeinig oder blind nimmt. Ich bin fast blind. Gibt's nicht. Es gibt nur ein gestärkter Sehdings. Entschuldigung. Das, genau. Aber also ne, es gibt einfach Nachteile, die schon sehr extrem sind. Da muss man wirklich Lust drauf haben. Ne? Also sie machen das einfach schwierig. Und ich finde, es fände es schöner, wenn es zusätzlich noch eine Auswahl von mehr kleineren Nachteilen gäbe. Und auf der anderen Seite zum Optimierten. Klar kann man seinen Charakter optimieren. Auf der anderen Seite sollte man dann als, oder der, sollte der Meister dann natürlich auch gucken, ob das alles so Sinn macht. Also, nimmt der Punkte, die er in Vorteile setzen kann, aus Nachteilen, die ihn nicht tangieren, hat er für das andere eine Geschichte oder irgendetwas. Also, ich kann mir natürlich irgendwas Grundoptimiertes da zusammenstellen, aber das hat dann wahrscheinlich entweder keine oder sehr wenig Geschichte und auch wenig Flair. Von daher, es ist so eine Sache, wie spielt man das Spiel? Und da können sie auch mit den Regeln, glaube ich, wenig gegen machen. Also generell finde ich, der Spielleiter sollte auch immer ein Auge darauf haben, was für Vor- und Nachteile gewählt werden, um so eine Optimierung rein auf Power Gaming, wenn man so will, zu verhindern. Wenn du in Al-Anfa spielst und jemand holt sich Punkte darauf, dass er im Bornland gesucht wird, dann würde ich als Spielleiter wahrscheinlich schon sagen, du, das mag schön in deine Story passen, aber irgendwie sind die Punkte mir zu geschenkt, ne? Weil es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass man im Bornland dieses Gesucht irgendwann mal ausspielen kann. Das kann man bei den einen oder anderen Punkt, kann man da vielleicht mal überlegen, ob man es überhaupt hinkriegt. Man wird nicht alles in die Kampagne reinziehen können, aber so ein bisschen Auge drauf haben. Also von da würde ich dir da recht geben. Das ist auch viel, hängt viel mit Gruppendynamik zusammen, wie man sowas dann umsetzt. Eine weitere Auswahl finde ich auch ganz nett. Müsste man mal gucken, ob man die generell, dass man die generell vielleicht mal ein bisschen ausweitet, eher sogar noch. Was die Charaktererstellung dann noch länger machen würde, aber das scheint ja dem einen oder anderen auch zu gefallen. Ja, aber DSA-Charaktere erstellt man eben auch nicht für einen Spielabend. Also ich glaube, das ist einfach nicht das System für reine One-Shots. Und dann will ich auch einen sehr detailreichen Charakter. Wenn ich einen One-Shot will, kann ich auch was anderes spielen. Nächste Frage. Genau, willst du vielleicht vorlesen, dann hast du. Beschäftigungstherapie. Ja, ich war gerade kurz eingeschlafen. Sollen Erfahrungsstufen wieder größeren Einfluss auf das Spiel oder die Werte besitzen? Ja, ich erinnere mich noch gut an die alten Zeiten, wo dann die Erfahrungsstufe das alleinige Maß der Charakterentwicklung war. Und das hat sich ja deutlich geändert, wie ich jetzt hier aus diesem Fragebogen entnehmen kann. Genau, richtig. Du hast jetzt, kriegst jetzt ja deine Erfahrungspunkte und gibst die aus wie ein Punktekonto. Das Einzige, was dich da so ein bisschen reglementiert, ist ein Zeitsystem. Wenn man's, ich glaube, selbst das ist optional, weiß ich jetzt aber Und nicht die, genau. ja, es ist optional, die Eigenschaften spielen da ein bisschen mit rein. Du würfelst ja auf drei Eigenschaften zum Beispiel bei einer Fertigkeit und dein Talent wird durch diese Eigenschaften beschränkt. Das heißt, du kannst nicht höher sein als, ich glaube, die höchste Eigenschaft plus drei oder solche Geschichten. Ja, also du musst da so ein bisschen drauf achten, wie du stehst. Aber im Prinzip kannst du jederzeit, wenn du im Spiel die Zeit hattest, auch zwischen den Abenteuern oder während des Abenteuers sogar Punktesteigerungen herbeiführen. Am Anfang als hatte ich da auch meine Probleme, weil ich erinnere mich noch an die guten alten Zeiten, wenn du da gesessen hast und hast dein Abenteuer gespielt und dann fehlten dir noch, was weiß ich, 30 Punkte für die neue Stufe und dann hast du angefangen, den Spielleiter anzuflehen. Ach komm, 30 Punkte. Das sind nur 30 Punkte. Gib Gib uns uns eine doch. Ratte zu töten. Ja, nein, so schlimm jetzt nicht, ne? Aber so nach dem Motto, kannst du nicht die Abenteuerpunkte für das eine Abenteuer jetzt heute so ein bisschen hochsetzen, damit wir steigern dürfen, ne? Also diese Stufe, die man dann plötzlich macht und man darf steigern, fand ich immer als einen ganz tollen Moment irgendwie, weil es, ich glaube, das ist bei allen Systemen so, ne? Also bei Warhammer ist das, bei Warhammer ist es auch durchgehend, fällt mir gerade auf, da ist das nicht ganz so. Das Aber da ist stimmt. auch das, ach komm, du kannst uns doch vielleicht auch 200 für heute geben, anstatt nur 100. Also Naja. du willst ja wirklich sowas haben und von daher fände ich da, wenn man das irgendwie einfügen kann, eigentlich ganz nett. Auf der anderen Seite, wie lief es denn in drei? Also, hast du dann auf jede Fertigkeit gewürfelt und die dann gesteigert? War es um einen Punkt oder? Wolltest du, Daniel, oder Ach, soll ich ich? kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Okay, also bei drei war es so, dass du hast, glaube ich, eine Eigenschaft dir aussuchen dürfen, die du erhöhen wolltest. Musstest dann, ich glaube, in 20-seitigen drüber würfeln. Wenn du es geschafft hast, hast du es erhöht. Lebenspunkte, Astralpunkte ging um ein W6 nach oben. Bei Fertigkeiten war es so, du hattest eine bestimmte Anzahl von Fertigkeiten, die du steigern durftest und hast dann mit 2W6, wenn der Wert, glaube ich, unter 10 war, oder 3W6 gewürfelt, um sie dann zu steigern. Und Höchstwert war dann 18. Also, ich glaube, in etwa war das so. Korrekturen könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen, aber im Prinzip war das dann das, was du jede Stufe machen konntest. Und die Stufen gingen dann irgendwie, ich glaube, 100, 300, 600, 1000 und so weiter ging das dann von den Stufenanzahlen bis 21.000, was dann Stufe 21 wäre. Das würde so ein bisschen erklären, warum uns deine komischen Monstern in der 7G-Kampagne ständig verprügelt haben. Denn wenn man sich überlegt, dass ich, keine Ahnung, auf dem Abenteuerniveau, wo wir waren, wie oft ich da darauf hätte würfeln können, eine Eigenschaft von mir zu erhöhen, dann wäre ich nicht der arme, alte, krüppelige Magier, der ich jetzt bin, sondern wahrscheinlich ein muskelprotzstrahlender Superman. Das wärst du trotzdem. Und Weil Wir das mögen ist unseren Amiel alt und du wärst gebrechlich. trotzdem der alte, gebrechliche Amiel, weil das schon die Stufe, die DSA 4-Regeln sind. Also das ist eine überarbeitete Fassung, mit der wir spielen. Nein, ich meine jetzt nicht, ich meine vom Erfahrungsstufenniveau. Wir hatten jetzt die Abenteuerpunkte, heißt es ja, und wir konnten unsere Charaktere danach steigern und so weiter. Aber wenn ich im Prinzip für Nuppes, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, 10, 12 Mal auf meine Eigenschaften hätte würfeln können, um die zu steigern, dann, oh Gott, Ich also. glaube, 10, 12, soweit wart ihr noch nicht, weil das eben, wir hatten, glaube ich, irgendwann mal ausgerechnet Stufe 9 oder so wärt ihr gewesen. Nein, Stufe 6, 9, weiß ich nicht. Aber so um den Dreh. Ich schätze, es hätte einen Unterschied gemacht. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen Ja, aber ausgeglichener, weil alle die gleiche Chance haben. worauf ich hinaus Ja. wollte, ist, zum einen, wir spielen die sieben gezeichneten Kampagnen in der überarbeiteten Fassung für, ich glaube, 4 oder 4-1. Also, das heißt, es ist nicht so, dass du gegen die gleichen antreten würdest, wie du es in 3 hattest. Das war vorher bei manchen Geschichten vielleicht so, aber nicht in der überarbeiteten Fassung der 7G. Aber das nur am Rande, weil das wozu das führt, ist natürlich eine größere Ausgeglichenheit oder sollte es zu führen zu den Charakteren, weil jeder gleich stark ansteigt. Also, Also mit den Stufen jetzt, ne? genau, ja, dadurch, dass du jetzt die Punkte hast, gibt es kein Glückselement mehr da drin. Genauso wie bei der Charaktererstellung gab es früher auch das Glückselement. Ich glaube, die Eigenschaftswerte wurden ausgewürfelt, so wie bei Cthulhu. Jetzt nicht genau so, aber vom Prinzip her. Ja, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt andere Probleme. Also wenn ich überlege, dass unsere beiden Krieger der Runde nur in Kampf und sonstige Talente investieren und Magier und Geweihte sich teure Liturgiefertigkeiten und Punkte kaufen müssen. Also da hatten wir festgestellt, also selbst jeder blöde Krieger in der Runde kann so gut Wildniskunde wie unsere Ja, das liegt aber auch daran, dass wir die Regeln falsch hausregelt hatten. Das haben wir inzwischen korrigiert und ich glaube, das sähe mit diesen Hausre mit ohne diese Hausregel anders aus. Aber wir gehen jetzt schon sehr ins Detail. Grundsätzlich ist ja die Frage gewesen, ob die Erfahrungsstufen wieder einen größeren Einfluss auf das Spiel haben sollten. Was denkt ihr? Also braucht ihr so ein zusätzliches Element? Findet ihr das nett? Also, es wäre wahrscheinlich nett, aber ich würde es vielleicht nicht so regeln wie früher. Aber einen kleinen Twist vielleicht gerne. Also ich glaube, ich habe mal gerade geguckt, wir sind jetzt glaube ich Stufe 10 oder so. Das ist jetzt nicht so wirklich nicht wenig nach DSA 1.4. Aber so ab und zu irgendwie vielleicht alle gerade Stufe oder so eine nette Kleinigkeit würde mich freuen, weil man kommt ja voran und man ist nicht irgendein Held, sondern mit über 10.000 Abenteuerpunkten ist man, glaube ich, schon jemand ganz was ganz Besonderes und ja, ab und zu mal sowas, eine Kleinigkeit dazu wäre nett. Ich sehe gerade, ihr wärt übrigens Stufe 15 gewesen nach DSA 3. Also DSA 4 hat einfach nur durch 1000 geteilt, weil es eigentlich keine Rolle mehr spielte und die irgendwie nur eine. Keine Ahnung, warum die es dann überhaupt noch drin hatten. Also ich fände es ganz nett und habe auch als nächste Frage dann, welche Auswirkungen das haben sollte. Allerdings muss ich sagen, dass die Antwortmöglichkeiten A ist automatisch kleine Boni wie zusätzliche Lebenspunkte, höhere Magieresistenz und so weiter. Und B, dass die Stufen und nicht mehr die Eigenschaften die Maximalwerte in den Fertigkeiten begrenzen. Ausnahmen sind durch besondere Begabung möglich. Ehrlich gesagt, ich fände, auch wenn ich jetzt so total die Regeln drehe, ich fände ja irgendwie wirklich Besonderheiten viel interessanter. Also wirklich eine, was weiß ich, dann vielleicht in dem Fall jetzt nicht auf die Profession, aber irgendwie grob, was weiß ich, Pfade oder was auch immer, irgendwie kleine Besonderheiten, die du hast, die du, Sonderfertigkeiten, wie auch immer, finde ich interessanter als, ja, du kriegst 3 zusätzliche Lebenspunkte, weil du jetzt Stufe 5 bist oder so. Von daher, was da genau ist, finde ich jetzt nicht so. Also die beiden Dinge hier würde ich jetzt nicht unbedingt sofort sagen, weil das ist dann zu üblich. Dann fehlt mir wiederum das Freude-Element, dass du eine neue Stufe hast. Es ist nichts Besonderes. Genau, oh, ich krieg 2 neue Lebenspunkte, juhu. Juhu, ich darf meine Eigenschaftswerte jetzt anstatt auf 14 auf 15 bringen. Finde ich einfach nicht wirklich prickelnd als Belohnung. Fände ich interessanter so nach dem Motto, oh, ich darf jetzt hier, was weiß ich, meinen Wuchtschlag aufteilen, wenn ich mit einer so und so Waffe angreife oder was auch immer. Oder ich kann mir das aussuchen. Irgendwie sowas in die Richtung. Vielleicht so ein bisschen D&D 4 kombinierte Geschichten. Naja gut, ich träume und werde jetzt zu komplex. Machen wir die nächste Frage. Sollte es weniger Regelmechanismen geben? Ja, Daniel hat bestimmt definitiv zu wenige Regeln angekreuzt. Mit absoluter Sicherheit. Ich finde, da gibt es noch Bereiche, die nicht ganz abgedeckt sind. Zum Beispiel, ob es mir gelingt, das Brot auch richtig zu backen mit der entsprechenden Backtemperatur. Oh, okay. Der Toilettengang. Das kannst du ja über eine Kochenprobe und vielleicht gibt es sogar irgendwo eine Backenprobe. Ein Rezept für Kuchen. Hätte ich jetzt, ja, aber der Toilettengang fehlt. Das ist tatsächlich ein Problem. Du stürzt Hausregel. Auf dem Gang. Ja, es gibt gruseligere Hausregeln als den Toilettengang. Mit absoluter Sicherheit. Okay. Gibt es nicht irgendwo so ein Fan gemacht? Nein. Ja, genau. dazu. Ja. Das war noch DSA 3. Wie schaut's denn aus? Ihr seid aktive Spieler dabei. Wie ist es denn? Sind es zu viele Regeln? Sind die genau richtig? Oder sind es zu wenige? Ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne nur ein Drittel. Das ist optimal, Mena, denn es gibt ja die Dreiteilung bei DSA. Du hast die Grundregeln, du hast optionale Regeln und du hast Expertenregeln. Und ich finde, das haben sie sehr schön geregelt. Du kannst dir aussuchen, womit du spielst. Du kannst ein sehr, ich nenne es mal, mit deinem Grundregelwerk spielen und kannst trotzdem alles tun, ohne da wirklich in die Tiefe gehen zu müssen. Du hast die optionalen Regeln, wie zum Beispiel Lernen nach Zeiteinheiten, dass du halt auch die Zeit brauchst, um neue Dinge zu lernen, wenn du die Erfahrung gesammelt hast. Und du hast Expertenregeln, wie zum Beispiel viele Sachen im Kampf mit Distanzklassen und Manövern und dem ganzen Schnickschnack. Und jeder kann spielen, womit oder womit er nicht möchte. Von daher würde ich an dieser Stelle tatsächlich sagen, der Regelumfang ist genau richtig. Aber das funktioniert nur so lange, wie alle Spieler am Tisch denselben Stand haben. Also wenn ich jetzt überlege, spiele jetzt von mir aus nur mit dem Mindestumfang, ich habe aber jemanden am Tisch sitzen, der sämtliche Expertenregeln zu Rate zieht und der zieht mir Kämpfe einfach extrem in die Länge. Also ich mache letzten Endes nichts anderes, als jede Runde Attacke und Parade zu würfeln und muss aber eine halbe Stunde warten, bis die anderen sich dann überlegt haben, welche Sonderfertigkeiten sie wie einsetzen wollen. Ja, ich finde zum einen dieses System finde ich nicht ganz ausgeklügelt, weil das Problem ist, wirklich funktionieren tut's erst, wenn du möglichst alles drin hast. Also gerade was das Balancing der Waffen angeht, die hängt eben davon auch damit auch zusammen, wie du mit Distanzklassen umgehst. Das ist so ein bisschen ein Aspekt, der mir da so durch den Kopf geht. Und das zweite ist genau das, was Mena sagte. Du brauchst den gleichen, brauchst eine Regelgrundlage, auf die du dich als Gruppe verziehst. Zum Beispiel, ich hatte ja irgendwann mal so eine Regelübersicht für uns erstellt und irgendwann habt ihr angefangen, euch selber die Regelwerke durchzulesen, sowas. Und plötzlich war eine Regel bei uns aktiv, die in dem Regelwerk, was ich sozusagen als Grundlage genommen habe, nicht auftaucht. Also zum Beispiel diese Zusatzschaden für Langbogen, wenn du nah genug dran bist. Ich glaube, die taucht in meiner Regelübersicht nicht auf, wurde aber dann... Wie benutzen die? Plötzlich wurde sie angewandt und ich war ganz perplex, dass die benutzt wird. Und dann, ja, die steht aber im Regelbuch drin. Das heißt, da hast du unter Umständen schnell so ein Problem von, welche Regel gilt denn jetzt und wieso gilt die Regel nicht? Und die ist aber für mich eigentlich ganz gut und ich würde die gerne benutzen. Und noch komplizierter, wenn es dann um einzelne Waffen geht, die von denen und denen nicht pariert werden dürfen. Also, wie gesagt, gerade wenn es um Kampf geht, finde ich es eigentlich zu regellastig. Bei den anderen Sachen, finde ich, kann man sich das immer noch sehr gut aussuchen. Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt mit Wege des Entdeckers und Expedition. Da finde ich viele Regeln sehr toll und interessant und spannend. Aber ich würde sie auch nicht für jedes Mal, wo man in der Wildnis unterwegs ist, benutzen, sondern dann, wenn wirklich das auch im Zentrum steht. Dann finde ich es okay. Kämpfe zum Beispiel öden mich total an wegen der vielen Regeloptionen, die es da gibt. Jetzt hätte ich eine Frage, die direkt noch aus dem Anfang des Fragebogens stammt. Nämlich, kannst du dir vorstellen, mit den DSA 4 Regeln auch ein anderes Setting zu bespielen? Die tauchte, glaube ich, nur bei dir auf, ne? Ja, richtig, weil ich sagte, dass ich nicht mehr DSA spiele, glaube ich. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube, wir haben immer eher anders überlegt. Ja. Ich glaube, wir hatten immer mal überlegt, ob wir DSA mit anderen Regeln spielen. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig, weil du das komplette DSA-Regelwerk ist dir auf diese Welt zugeschnitten. Du hast Professionen, die passen in diese Welt. Du hast Waffen, die passen in diese Welt. Du könntest natürlich auch irgendeine, ich nenne es mal andere mittelalterliche Welt nehmen, in der du das spielen kannst. Das könnte ich mir auch vorstellen, allerdings, ja, ich weiß nicht, also ich versuche mir das gerade mental irgendwie den Sprung zu machen und zu sagen, ja, ihr seid jetzt in, keine Ahnung, Camelot, und dann zoome ich in meinem Geiste so raus und da ist nichts, also irgendwie die Welt fehlt. Ich glaube, ich könnte es mir schwierig vorstellen, weil ich eben auch meine Probleme mit dem System habe, und ich es passt in diese Welt hinein. Ich finde da jetzt noch weniger das Kampfsystem, da habe ich, wie gesagt, große Kritik dran. Die taucht aber leider in diesem Fragebogen viel zu wenig auf. Aber was ich zum Beispiel trotz aller Regelauslegung und massiven Regeln, die da drin sind, interessant finde ich das Magieregelwerk. Es ist sehr komplex. Völlig zugegeben, vor allen Dingen, wenn du anfängst, in so Sachen zu gehen wie Artefakterschaffung, Beschwörungs, von wem auch immer. Das ist sehr kompliziert. Ich habe die Regeln da, glaube ich, immer noch nicht verstanden. Ich habe sie mir aber auch noch nicht wirklich zu Gemüte geführt. Trotzdem finde ich es da interessant, aus dem einfachen Grund, dass die... dass diese Wissenschaftlichkeit, die in Aventurien eben für Magie angewandt wird, dort auch ihren Widerhall findet. Und von daher finde ich, ist das schon eine ganz nette Geschichte. Ich würde, glaube ich, keine andere Welt damit spielen, aber ich weiß auch nicht, ob ich ein anderes Regelwerk für DSA nehmen würde, um vielleicht beide Fragen in einem Schwung zu benutzen. Also ich habe mehrmals gerade in Bezug auf Kampfsystem darüber nachgedacht, ob man andere Regelwerke benutzt, mal abgesehen davon, dass es immer schwierig ist, sowas einfach umzurechnen oder zu konvertieren auf ein anderes System. Aber andersrum habe ich es ehrlich gesagt auch noch nie überlegt. Irgendwie Pendragon mit schwarze Auge regeln zu spielen. Nee, das würde auch nicht funktionieren, denke ich. Also, weil Pendragon ja ein spezielles Ziel verfolgt. Ja. Und ich bin nicht sicher, welches Ziel DSA verfolgt, aber vielleicht können wir da noch am Schluss drüber reden. Die nächste Frage. Darf eine Meisterperson Fähigkeiten haben, die Spielfiguren nicht zugänglich sind? Also, darf Nahema ein Kettenhemd tragen oder nicht? Ich glaube, dafür für die Diskussion ist es zu spät, sie trägt. Ja, aber das kann doch nicht sein. Die darf doch eigentlich gar keins tragen. Natürlich, das darf jeder andere Magier auch. Er muss nur damit leben, dass seine Zauberprobe schwer beeinflusst ist. Ins Negative. Ja, aber ich glaube, es gäbe auch kaum einen Dispens dafür, oder? Na gut, aber kommen wir von dieser... Ja, ist eine schwierige Frage, ne? Weil es stößt so ein bisschen wieder an das an, was wir ganz am Anfang haben, nämlich darf man Regeln biegen, um es der Dramaturgie anzupassen. Und ich finde, wenn das irgendwie halbwegs passt, ja, dann schon. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt bei jedem Straßenräuber machen. Ja, wenn er benutzt die Wuchtschlagfinte, keine Ahnung. Warte mal, hast du dir das gerade ausgedacht oder gibt es das wirklich? Nein, es gibt Wuchtschlag und es gibt Finte. Ich weiß nicht, ob es irgendein Manöver gibt, was beides kombiniert. Aber du kannst beides gleichzeitig benutzen. Ja, aber so nach dem Motto, er macht die Wuchtschlagfinte, erschwert sich das nur um eins und würde mehr Schaden machen und deine Parade ist erschwert auf einmal, weil das so ein super Straßenräuber ist. Ich glaube, das wäre zu banal und auch das würde zu weit aus den Regeln herausgreifen. Also von daher würde ich wahrscheinlich ein eher Ja sagen, weil es für mich von der Szenerie abhänge. Ja, ich finde auch bei so überbösen Figuren oder auch sehr mysteriösen Figuren, über die man vielleicht nicht viel weiß, ist es angemessen, weil es hervorhebt, wie schlimm die Situation ist. Also wenn ein Borberat nach völlig irdischen Regeln funktionieren würde, wäre der irgendwie nur halb so gruselig. Von mir auch ein klares Ja. Es gibt so viele Mysterien, altes Wissen und so weiter in Aventurien. Da haben die Helden auch teilweise gar keine Chance, das zu bekommen. Wenn ich mir überlege, was man da alles an Meisterpersonen hat und was die da alles da so stehen haben, da überlegt man sich schon, was müssten die Helden eigentlich in ihrem Leben alles tun und sei es jahrelang irgendwo irgendwas studieren, um da dran zu kommen. Das ist, glaube ich, im Rahmen eines Rollenspiels auch nicht möglich, wenn man einen Helden spielen möchte. Jo, ob was haben wir als nächstes? Ihr es glaubt oder nicht, wir sind am Ende. Wir sind durch. Oh, ja. Ich möchte aber zumindest den Satz noch geben, das war eine Menge spannender, aber auch sehr konkreter Fragen. Und jetzt kann man anschließend auf dem Verlag einige Ansichten präsentieren, was man denn besser machen könnte. Ja, wobei ich finde, die Frage fand ich, was können wir als Verlag noch, das hat ja dann schon wieder, also... das war auf den Verlag bezogen. Mir hätte noch gefehlt, wirklich die plumpe Frage, was fällt dir sonst zum Regelsystem noch aber ein? Aber das ist schwer auszuwerten, ne? Also. Ja, von daher, oder welche Fragen hätten wir noch stellen sollen, so ungefähr? Ich gehe auch davon aus, dass es jetzt nicht die einzige Umfrage dieser Art war, die sie machen. Wie gesagt, ich fände gerade, wenn man dann vielleicht nochmal in die Details geht, Ich finde, man müsste über ein komplett anderes Kampfsystem nachdenken, um es vielleicht mal auf den Punkt zu bringen, ohne es jetzt auch in einer kompletten Episode, wenn wir jetzt nochmal 2 Stunden lang reden würden, es wirklich ausdiskutieren zu können, was ich damit meine. Aber es fehlt mir da die Dynamik da drin. In der Regel endet es, wenn man nicht gerade wirklich sich ein bisschen mehr da reinhängt, auf Attacke-Parade-Spielchen mit vielleicht mal der ein oder anderen Sonderfertigkeit. Könnt mir gern widersprechen, wenn ihr wollt. Och, heute nicht. Wir könnten natürlich sagen, für den Verlag, dass sie doch bitte leicht konkretere Fragebögen dem. Ja, das wäre vielleicht. Wir sollen mal eine Uni dafür engagieren. Ja, aber Rollenspielverlag ist ja auch nicht gerade mit gewaltigem Kapital ausgestattet. Aber ja, der Fragebogen hätte wirklich besser sein können. Also ich weiß, es klingt jetzt immer so spitz, finde ich, aber ja, das wäre ein bisschen besser, wäre schon schön gewesen. Aber dahinter steckt ein Diplompsychologe. 25 Jahre SPSS, 17 Jahre Marktforschung. Vielleicht hat er ja über die Plattform keine andere Möglichkeit, die Fragen so zu formulieren, als dass er eine auswertbare Antwort daraus bekommen die kann. Das muss man ja so auch sehen. Und die Frage ist ja auch, wie lief das konkret ab, ne? Also, wir sollten jetzt nicht über den Menschen herziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht kriegt er die Fragen einfach von Ulysses auch zugewiesen bekommen. Also, wie gesagt, manche waren vielleicht schwierig, vielleicht ist manches ein bisschen schwammig von den Antworten auch her. Vielleicht konnten wir jetzt so ein bisschen... Ich meine, wir haben ja darüber diskutiert. Längeren Podcast-Folge. Ja, tut mir leid, man lernt als erstes bei Fragebogendesign, dass man nicht mehrere Fragen in einer stellt. Das ist leider wahr, das stimmt. Und man sollte auch möglichst konkret fragen. Also das ist leider ein wichtiger Punkt. Aber gut, lassen wir das. Ich Ich hätte jetzt noch ein Ding, was mich interessieren würde. Es gibt ja diese drei Fragen zum Thema Game Design. Die erste Frage ist, wovon das Spiel eigentlich handelt, also wo es darum geht in dem Spiel. Das zweite ist, wie setzt das Spiel das Ganze dann um? Und die dritte Frage ist, wie wird dann dieses Verhalten im Spiel belohnt? So, aber um jetzt mal D&D als Beispiel zu nehmen. Das Spiel geht darum, dass du in den Dungeon gehst, Monster tötest und ihr Zeug wegnimmst. So, das Spiel setzt das Ganze um mit den Kampfregeln und ne, sammelt die Gegenstände ein. Und das Ganze wird dann belohnt, indem du besser wirst, um größere Monster kaputt zu kloppen, um mehr Schätze zu schnappen. Kannst du das einmal kurz auf Pendragon vielleicht übertragen? Ja, das Spiel handelt davon, dass du Ehre und Ruhm sammelst. Ja, du bist ein Ritter von König Artus. Das Spiel setzt das um, indem es du hast einen Wert für Ehre, du kannst darauf würfeln. Du hast gleichzeitig die Möglichkeit, dass du Ruhm sammelst, indem du eben ritterliche Taten tust. Und so wirst du belohnt. Ne? Also du wirst belohnt, indem du mehr ruhmreiche Taten machst, kriegst du mehr Ruhm, wirst du besser, deine Spielfigur wird besser, du hast deinen Ehrewert, der besser wird. Das ist das Konzept. Die Frage ist jetzt, das würde mich jetzt interessieren, und ich habe da selbst keine Antwort drauf gefunden bisher. Was macht DSA vom Game Design her? Die erste Frage ist ja, was will DSA? Und ich glaube, DSA ist inzwischen in dem Element, dass es Geschichten erzählen will. Das klingt jetzt so ganz pauschal, aber ich glaube, das Markenzeichen von DSA ist, dass du, also dass es nicht Geschichten erzählt, sondern Geschichte miterleben lassen will. Mhm. Viele der Kampagnen, also nicht alle, aber haben eben auch einen vielleicht etwas größeren Hintergrund, lassen zumindest entsprechende Elemente immer auftauchen. Und von daher glaube ich, dass man das durchaus als den Hintergrund bezeichnen kann, den DSA da hat. Oder das Ziel, die Zielsetzung. Und belohnt wird man dann letzten Endes dadurch, dass man daran teilhaben kann und eben mitgeschrieben hat, in Anführungsstrichen. Die Schwierigkeit ist, es gibt keine Mechanik dafür. Also ich sehe keine Mechanik, die irgendwie da drin ist. Also es ist der Hintergrund für DSA. Also das ist eine psychologische Mechanik. Aber prinzipiell, ich finde, es ist, im Grunde ist es ein D&D. Du bringst die Leute um, nimmst ihr Zeug und wirst besser, oder? Also. Ja, du bringst sie nicht um. Also, ich glaube, der Fokus liegt, auch wenn das Regelsystem dann sehr viel Zeit investiert, liegt, glaube ich, auch nicht nur auf dem Kampf, sondern auch auf den anderen Talenten. Wenn du dir die Liste anguckst, was es da alles an Fertigkeiten und Talenten gibt, von Töpfern über Ackerbau bis Hauswirtschaft, da ist eben eine ganze Menge anderer Kram drin, die dafür sorgen soll, dass du diese Welt auch einschätzen kannst, dass du auch als Intellektueller, womöglich irgendwie Sinngeweihter oder Gelehrter, deinen Spaß daran hast, wirklich Dinge herauszufinden und abseits von Kämpfen deine Momente zu erleben. Und der Belohnungsmechanismus ist dann auch im Prinzip das Aufsteigen, das Miterleben, die Anerkennung, die dein Charakter in dieser Welt dafür bekommt, was alles in diese Erfahrungspunkte reingesteckt wird. Von daher glaube ich, vom Grundmechanismus ist das nicht ähnlich, ist das bei allen Rollenspielen, glaube ich so, vielleicht Cthulhu ein bisschen ausgenommen. Basiert immer darauf, dass dein Charakter stärker wird und besser wird und das, was er kann, noch besser kann. Und ich glaube, das ist bei DSA nicht anders. Mich würde mal interessieren, also ich würde das auch gerne gerne an die Leute weitergeben, die sich die 2 Stunden angehört haben. Mich würde das wirklich interessieren. Also ich würde auch sagen, dass es das, worum handelt, also wovon handelt das Spiel, worum geht's da drin? Ich glaube, das ist die Hintergrundwelt. Also das ist, aber es ist ja eben, das ist nicht ganz, also das ist schwierig. Ich bin da nicht sicher, wie das aussieht. Also mir zumindest gibt es mehr Anreiz als ein blöder Aufstieg. Ich finde es eigentlich eher nervig, bei D&D aufzustufen. Ja, die Sache ist, also was mich dann, wo dann eben dann die Frage ist, warum setzt das Spiel das Ganze dann nur schwerlich um? Und da bin ich dann, aber das geht viel zu weit in die Theorie rein. Also lassen wir das mal. Da müssen wir, glaube ich, vielleicht nochmal eine richtige Episode. Wir müssen ja eigentlich sowieso nochmal eine DSA-Episode machen, haben wir ja noch versprochen. Aber ich finde genau, es ist schwierig, weil es will eigentlich Geschichten erzählen, hängt aber immer noch an dem Fantasy-Kampfsystem auch drin. Man merkt mal, ich habe einfach ein Problem mit dem Kampfsystem. Der Rest von DSA finde ich eigentlich ganz nett, finde ich eigentlich echt nett gemacht. Da stören mich auch 3W20 nicht, die man da würfeln muss. Ich glaube auch, dass das 3W20-Problem ist das geringste Problem, aber der sehr simulationistische Kampf ist da schon etwas, der nimmt dem Ganzen so ein bisschen Schwung raus, wenn man da spielt. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Wie sieht das denn aus? Denkt ihr denn, wenn der DSA 5 kommen würde, würde das dann zu einem Schisma der Community führen? Dass sich dann alle Leute in die Haare bekommen und... Das ist ja jetzt schon... Das ist ja jetzt schon sehr theoretisch, die Frage, weil man soweit ja noch, soweit ist Ulysses ja noch nicht mal. Die reden ja eher von 4.2. Also als Verlag wäre ich ganz vorsichtig bei dem Ganzen, ganz ehrlich. Es gibt ja jetzt schon die Spittung zwischen den Leuten, die sagen, ach, was soll der ganze Mist, wir bleiben bei DSA 3 und die Leute, die sagen, oh nein, DSA 4 ist das Heiland, das gibt es ja jetzt auch schon. Also, ich weiß nicht, ob man das noch mehr splitten kann. Ja, du hättest dann die Leute, die sagen, DSA 3 ist toll, DSA 4 ist toll, und dann hättest du noch DSA 5 Leute, die auch ganz begeistert sind. Ja, aber hast du das nicht immer, wenn eine neue Regelfassung kommt? Ja. Also, das hast du bei jedem System. Ich weiß auch, dass bei Shadowrun ist es dann auch irgendwann, ja, aber 4 ist, da haben die zu viel rausgekickt, allein vom Flair, was bei den alten besser war, und, ich glaube, das hast du bei jedem System, wenn du dir die Diskussion zu Cthulhu anguckst. Ja, richtig. Da gibt es auch große Diskussionen, ob 7 jetzt besser ist oder ob das nicht das Spiel zerstört. Und da muss man auch wirklich abwarten, was kommt. Und ich glaube, was es ganz viel wieder geben wird, sind irgendwelche Hausregelforen, wo dann dargestellt wird, was in den einzelnen Gruppen anders läuft. Und ich glaube, das wird dann so laufen. Wie gesagt, wir müssen erstmal abwarten, was überhaupt kommt. Erstmal den Fragebogen. Wie groß die Veränderungen dann sein werden. Dann gucken. Vielleicht ist es ja zum Kampfregelsystem zum Beispiel, gibt es ja auch handgemachte Fassungen von Spielgruppen, die dann sich alternative Kampfsysteme einfach nur überlegt haben. Und von daher finde ich, muss man da einfach abwarten, ob es zum Schisma kommt oder nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Der Untergang von DSA nach dieser Redaktionsstreitigkeiten Ende letzten Jahres war das, glaube ich, nach den Umstrukturierungen, auch da, die Leute sind ja auch alle oder mehr oder weniger wahrscheinlich dabei geblieben. Also interessant, problematisch finde ich bei so Regelfassungen immer, wann die kommen und ob da nicht, dass das natürlich auch immer ein neuer Reibach ist, wenn dann. Also ich würde mich jetzt tierisch ärgern, wenn die mit einer komplett neuen Fassung kommen würden und man sich gerade sozusagen alle Wegebücher gekauft hätte und die alle unnötig wären, weil plötzlich alles auf den Kopf gestellt wird. Das fände ich schon etwas nervig, weil die auch nicht ganz genau ohne sind. Also das fände ich das größere Problem als irgendwie Regelerweiterung oder wenn die jetzt so ein hier Update-Band oder was mit Regeldiskussionen machen würden, fände ich okay, aber wenn die jetzt anfangen würden, ja, wir bringen jetzt alle Bücher nochmal in der neuen Fassung raus und ihr könnt euch das alles dann nochmal kaufen, das würde mich mehr ärgern, als egal, was da drin steht. Was doppelt ironisch ist, wenn sie dir, weil du den Fragebogen ausgefüllt hast, das komplette Wegeset in grünem Special-Einband jetzt erstmal zuschicken. Ja, dann müssen sie ja loswerden, bevor dann DSA 5 kommt. Nein. Gut, aber ich glaube, wir haben sehr lange jetzt mal drüber gesprochen. Ich hoffe, es war selbst für DSA-Leute Interessierte nicht zu lange. Ich glaube, eine der längsten Folgen, wenn ich das irgendwann zurechtgeschnitten habe. Und dann fände ich aber ganz interessant, was ihr davon haltet, was ihr denkt, was ihr vielleicht anders seht bei dem Fragebogen, was euch gefehlt hat. Das ganze Programm eben. dass man vielleicht ein bisschen da in den Kommentaren in eine kleine Diskussion kommt und ja, auch was ihr generell von der Folge haltet. Also fandet ihr es jetzt aufschlussreich, mal unsere Sichtweise dazu zu hören, oder hat es euch eher gelangweilt? Dann müssen wir es für die nächste Umfrage nicht nochmal machen. Die macht noch eine? Ja. Keine Ahnung. Ich habe es nur theoretisch in den Raum gestellt, wie das gesehen worden ist. Gut, das wäre es dann, glaube ich, zumindest von meiner Seite aus zu dieser Fragestellung. Und ich würde dann, wenn ihr nicht noch was sagen wollt, euch einfach verabschieden und euch noch viel Spaß beim Ausfüllen des Fragebogens wünschen. Bis dann.